gab mal jemand, der hat einen Platz in meinem Herzen. Doch denke ich nun an ihn, erfüllt es mich mit Schmerzen. Kein letztes Wort, du hast dich mein Abschiedsbrief hinterlassen. So winkelrochen, ich kann es immer noch nicht fassen. Winkelrochen, wir wollen nun Abschied nehmen. Siehst du von dort, wo du jetzt bist, unsere Abschiedstränen. Bist du jetzt im Himmel oder wiedergeboren als Kuh? Ja, immer wenn ich Kühe sehe, frage ich sie, bist das du? Zwei, drei, vier. Du warst nicht eingebildet und hast alles geteilt. Und du warst im Haschischrauch im Zimmer öfter verpeilt. Fragte dich vielleicht der Ruf der Freiheit. Ja, wo bist du hingegangen und wie weit? Bist du verhungert, weil der Mobber dir den Fressen stahl? Oder fraß er dich etwa selbst als ein Abendmahl? Tust du immer noch irgendwo in die Ecke scheißen? Oder versuchst du mit zwei Mäusen die Welt erschaffen, dich zu reißen? Rappa!